Nummer 4. Sie hören eine Ansage auf dem Anrufbeantworter. Hey Klaus, hier ist Marco. Ich wollte mich nochmal wegen unserer Fahrt zur Buchmesse in Hannover melden. Ich bin gerade im Internet und suche die günstigste Reisemöglichkeit. Ich bin auf eine Seite gestoßen, die sich Carsharing nennt. Das bedeutet, dass man zusammen mit dem Besitzer des Autos fährt und sich die Fahrkosten teilt. Das wäre doch super. Es ist ganz einfach. Man muss sich nur registrieren. Es fallen keine weiteren Kosten an. Also überleg es dir. Vielleicht ist das die beste Lösung, günstig nach Hannover zu kommen. Informationen dazu findest du auf der Website www.carsharing.de. Also melde dich bitte schnell.